Erster David beriet sich mit den Anführern der Tausendschaften und Hundertschaften sowie mit allen anderen Fürsten. Zweiter, er sagte zur Versammlung Israels, dass sie Boten zu allen Verwandten und Priestern senden sollten, damit alle zusammenkämen. Dritter, sie wollten die Bundeslade ihres Gottes zurückholen, weil sie während der Regierungszeit von Saul nicht nach ihr gefragt hatten. Vierter, die ganze Gemeinde antwortete, dass man dies tun sollte, weil der Vorschlag dem ganzen Volk gefiel. Fünfter, David versammelte ganz Israel von der Grenze Ägyptens bis nach Hamat, um die Lade Gottes aus Kirjat Jerim zu holen. Sechster, danach zog David mit ganz Israel nach Bala, um die Lade Gottes heraufzubringen, die nach dem Namen des Herrn benannt ist. Siebter, sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen aus dem Haus Abinadabs, wobei Ussa und Ahio den Wagen führten. Achter, David und alle Israeliten tanzten mit ganzer Kraft vor Gott, während sie sangen und Harfen, Pauken und Trompeten spielten. Neunter, als sie zum Dreschplatz von Kidon kamen, griff Ussa nach der Lade, um sie festzuhalten, weil die Ochsen ausrutschten. Zehnter, da wurde der Herr zornig auf Ussa und schlug ihn tot, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte. Elfter, David war jedoch tief betroffen, weil der Herr Ussa so plötzlich bestraft hatte, weshalb der Ort bis heute Peres Ussa heißt. Zwölfter, David bekam an diesem Tag Angst vor Gott und fragte sich, wie er die Lade Gottes jemals zu sich bringen könnte. Dreizehnter, deshalb ließ David die Lade nicht in die Stadt Davids bringen, sondern stellte sie im Haus von Obed-Edom auf. Vierzehnter, die Lade Gottes blieb 3 Monate lang im Haus von Obed-Edom, und der Herr segnete seine Familie und seinen ganzen Besitz.